Fünftes Kapitel: Ein papyrologisches Dilemma und seine Folgen. An früherer Stelle wurde bereits bemerkt, dass im Verhältnis zu den masseweisen ausgegrabenen Papyri weltlichen Inhalts die Ausbeute an neutestamentlichen Stücken minimal ist. Das muss auffallen. Erwägt man, dass schon in den ersten Jahrhunderten viele Schreiber in Ägypten damit beschäftigt gewesen sein sollen, Abschriften des Neuen Testaments oder doch einzelner Teile desselben, Evangelien und so weiter, herzustellen, so hat man allen Grund, über die bisherige Unfruchtbarkeit des ägyptischen Bodens in Bezug auf biblisches Material erstaunt zu sein. Wir wollen Zahlen nennen, um zu veranschaulichen, wie ungemein selten noch bis vor kurzem neutestamentliche Papyrusfunde waren. 68 Papyri enthält die offizielle Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testamentes gegenwärtig, schreibt Ahland. Die Winzigkeit des Bestandes wird unterstrichen durch die Tatsache, dass, von den neuesten Funden abgesehen, die angeführten Nummern nur einzelne Blätter oder gar nur ein Blatt bzw. das Bruchstück eines Blattes bezeichnen. 1923 zählte man erst 232 Nummern von meist Einzelblättern oder Fetzen. Die Entdeckungen folgten dann schneller aufeinander und vor allem wurden die Stücke nun immer umfangreicher. Wir werden bald mehr darüber erfahren. Zunächst soll uns eine Angelegenheit beschäftigen, die neben dem Trockenheitsdogma das wichtigste papyrologische Thema unserer Zeit zur Debatte stellt. Es handelt sich um das Thema Der zweite Fundamentalirrtum der Papyrologen. Alle haben wir gelernt, dass im Altertum Papyrushandschriften in Form von Rollen hergestellt wurden. Man presste aus dem Mark der Papyrusstaude Blätter, klebte diese aneinander und erhielt so lange Streifen, die beschrieben und mit einem Stab zu einer Rolle zusammengewickelt wurden. In größerer Anzahl zum Vorschein gekommen sind solche Rollen bekanntlich erstmals um 1750 bei Ausgrabungen in dem um 79 nach unserer Zeitrechnung bei einem Vesuvausbruch verschütteten Herculanum. Es wurden damals über 500 Rollen gefunden, die sich aber, weil verklebt, plattgedrückt und verkohlt, in einem trostlosen Zustande befanden. Uns interessiert von den vielen noch ungelösten Problemen, die Herculanum und Pompeji der archäologischen Wissenschaft aufgeben, es sind auch künstliche Probleme und Tatsachen darunter, hier nur der eine Umstand: gefunden wurden ausschließlich Rollen, keine Kodizes. Ein Kodex ist ein Buch, also diejenige Form des Beschreibmaterials, bei der Lagen von Blättern, die in der Mitte gefaltet werden, aufeinander zu liegen kommen. Worin besteht nun der zweite Kardinalirrtum der Papyrologen? Es galt noch bis in unser Jahrhundert hinein als ein Dogma, dass bis zum ersten Gebrauch des Pergamentes im 4. Jahrhundert bei Papyrusmanuskripten nur die Rollenform üblich war. Die Fachleute waren zu ihrer axiomatischen Behauptung berechtigt, ja verpflichtet durch die objektive Tatsache, dass nun einmal für die frühe Zeit Papyri in Kodexform nicht gefunden wurden. Man vergegenwärtige sich die noch vor einigen Jahrzehnten auf dem Papyrusmarkt herrschende Situation. In Massen kamen aus der frühen Epoche weltliche Papyri als Rollen ans Tageslicht. Also hätten unbedingt auch schon immer Papyrus-Kodizes erscheinen müssen, vorausgesetzt, es lagen überhaupt welche in Ägyptens Wunderboden verborgen. Es kamen aber keine Kodizes an den Tag, immer nur Rollen, obwohl seit Mitte des vorigen Jahrhunderts die großen systematischen Ausgrabungen im Gange waren. Gab es nun vor dem 4. Jahrhundert wirklich schon beschriebene Papyri in Buchform? Warum meldeten sie sich nicht? Welche Erdgeister waren im Spiel, dass sich bis vor kurzem keine Kodizes zeigen durften? Will man vielleicht einwenden, in Buchform sei Papyrus empfindlicher gegen zerstörende Einflüsse gewesen als in Rollenform? Dem steht entgegen, dass ja heute tatsächlich Papyrusbücher, zum Teil fabelhaft erhalten, auf den Markt kommen. dass hier wunderliche Dinge vor sich gingen und noch weiter vor sich gehen, scheinen die Papyrologen nicht zu spüren. Zuerst staunten wohl die Fachleute nicht schlecht über die unerwartete Erscheinung. Heute findet man die Sache schon nicht mehr auffallend, sondern ganz natürlich. Kann aber, was hier geschah, natürlich sein? Dies ist wieder eine Frage, die aufs Ganze geht, mit der wieder auf das Zentrum der papyrologischen Wissenschaft gezielt wird. So viel ist gewiss. Wären hier die Dinge wirklich natürlich, dann ständen wir vor etwas Unbegreiflichem, vor einem natürlichen Wunder. Dann müsste sich in diesem Falle Mutter Natur selbst zum Narren gehalten haben, denn sie widerspricht sich selbst. Entweder war der frühere Zustand natürlich, nämlich, dass es in den ersten Jahrhunderten Papyrus in Buchform nicht gibt, oder der heutige Zustand ist natürlich. Dann müssten schon immer Papyrusbücher gefunden worden sein. Hier steckt die Natur in einem Dilemma oder vielmehr die Papyrologie. Die Fachleute freilich fühlen die Diskrepanz nicht, sonst würden sie nicht so schweigsam bleiben können, sondern aus der Lage die einzig mögliche Schlussfolgerung ziehen, dass zumindest die neu entdeckten Papyruskodizes Falsifikate sein müssen. Denn das Dilemma ist nicht natürlichen, sondern künstlichen Ursprunges. Wieder brach eine papyrologische Säule die Kardinaltatsache von der Ausschließlichkeit der Rollenform zusammen, und der Zusammenbruch hatte schwere Folgen, die sich weithin auswirken. Es bedarf nun keiner Sonderbeweise im Einzelfall mehr für die Behauptung, dass alle in den letzten Jahrzehnten entdeckten Papyrusbücher bzw. Fragmente solcher Bücher Fälschungen darstellen. Der Generalbeweis ergibt sich zwangsläufig aus der Künstlichkeit des geschilderten Dilemmas. Denn die wirkliche Natur kann sich auch in Ägypten nicht selbst in dieser Weise widersprechen. Das hier mit Allgemeingültigkeit ausgesprochene Verdikt trifft im Besonderen die neutestamentlichen Papyri, die ja fast alle das verdächtige Glück haben, in Buchform wieder aufzutauchen.